Telekom-Fernsprecher Franziskanerstraße, Ecke Seppel-Glückert-Passage an Radio Apuré. Zur derzeitigen Ausrüstung dieses Doppelfernsprechers mit Touchscreen und allem Pipapo gehört eine Litfaßsäule, auf der unter anderem ein Plakat mit der Aufschrift Hip-Hop Camp vom 24. bis 26.08.2007 angeklebt ist. Zur weiteren Ausrüstung gehört ein kleines Bäumchen, das hier hinter einer Metallbank steht und von Zigarettenkippen und Kronkorken eingerahmt wird. Rechts neben dem zweiten Fernsprecher ist ein grünes Schild mit weißer Schrift befestigt, wo drauf steht, Notausgang freihalten. Ansonsten, außer einem ziemlich verdreckten Kellergitter und einem aufgerissenen Kabelschacht, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.